Erster Job merkte etwas Wichtiges. König David dachte oft an Absalom. Zweiter Job schickte eine Nachricht nach Tekoa. Er holte eine kluge Frau. Sie sollte traurige Kleider anziehen. Sie sollte wie eine Witwe aussehen. Dritter, sie sollte zum König gehen. Job sagte ihr genau die Worte. Vierter, die Frau ging zum König. Sie kniete vor ihm nieder. Sie rief, hilf mir, mein König. Fünfter, der König fragte, was ist los? Sie sagte, ich bin eine Witwe. Mein Mann ist tot. Sechster, ich hatte zwei Söhne. Sie hatten Streit auf dem Feld. Ein Sohn tötete den anderen Sohn. Siebter, jetzt will die Familie den Sohn töten. Sie sagen, er ist ein Mörder. Dann habe ich kein Kind mehr. Mein Mann hat dann keinen Namen mehr. Achter, der König sagte, geh nach Hause. Ich werde dir helfen. Neunter, die Frau sagte, die Schuld liegt bei mir. Der König ist ohne Schuld. Zehnter, der König sagte, bring den Mann zu mir. Er wird dir nichts tun. Elfter, sie sagte, bitte denk an Gott. Niemand soll meinen Sohn töten. Der König sagte, dein Sohn bleibt sicher. Zwölfter, die Frau fragte, darf ich noch etwas sagen? Der König sagte, sprich. Dreizehnter, sie fragte, warum holst du deinen Sohn nicht zurück? Du hilfst mir, aber nicht deinem Sohn. Vierzehnter, wir alle müssen sterben. Wir sind wie Wasser auf dem Boden. Gott will aber, dass Menschen zurückkommen. Fünfzehnter, ich hatte Angst vor den Leuten. Deshalb bin ich zum König gekommen. Vielleicht hilft mir der König. Sechzehnter, der König wird mich retten. Er lässt meinen Sohn leben. Wir gehören zu Gott. Siebzehnter, ich dachte, der König ist wie ein Engel. Er weiß alles. Gott ist mit dir. Achtzehnter, der König sagte, sag mir die Wahrheit. Die Frau sagte, ja, mein Herr. Neunzehnter, David fragte, hat Job dir das gesagt? Die Frau antwortete, ja. Job hat mir alles gesagt. Zwanzigster, Job wollte die Sache ändern. Aber mein Herr ist sehr klug. Er weiß alles auf der Welt. Einundzwanzigster, der König sagte zu Job, gut. Hol den jungen Absalom zurück. 22. Job kniete vor dem König nieder. Er dankte dem König sehr. Er freute sich über die Gnade. 23. Job ging nach Gesur. Er brachte Absalom nach Jerusalem zurück. 24. Der König sagte, er soll nach Hause gehen. Er darf mich nicht sehen. 25. Absalom war sehr schön. Alle Leute in Israel lobten ihn. Er hatte keine Fehler am Körper. 26. Er schnitt seine Haare einmal im Jahr. Die Haare waren sehr schwer. Sie wogen 2 Kilo. 27. Absalom hatte 3 Söhne. Er hatte eine Tochter namens Tamar. Sie war sehr schön. 28. Absalom wohnte 2 Jahre in Jerusalem. Er sah den König nie. 29. Absalom rief nach Job. Job sollte zum König gehen. Aber Job kam nicht. 30. Absalom sagte zu seinen Dienern, zündet das Feld von Job an. Die Diener machten das Feuer. 31. Job ging zu Absalom. Er fragte, warum brennt mein Feld? 32. Absalom sagte, ich will den König sehen. Wenn ich böse bin, soll er mich töten. 33. Job ging zum König. Der König rief Absalom. Absalom kniete nieder. Der König küsste ihn.